Nicht lange vor ihrer Hochzeit hatte Sally Ann Allburton Phil zu Hause bei den Allburtons in Wellesley an der Hand genommen und ihn nach draußen in den Garten geführt. Sie setzten sich auf eine Bank am Goldfischteich, dessen dünne Eisschicht erst kurz zuvor getaut war. Sie hatte einen hochroten Kopf und konnte ihm nicht ins Gesicht sehen, war aber fest entschlossen, ihm zu sagen, was sie auf dem Herzen hatte. Phil fand, dass sie an diesem Nachmittag ihrem Vater ähnlicher sah denn je. »Wir müssen uns mit Gummiüberzügen eindecken«, sagte sie und starrte krampfhaft auf ihre verschränkten Hände. »Weißt du, wovon ich spreche?« »Ja«, sagte Phil. Er hatte gehört, dass man sie mitunter auch Pariser oder unter Studenten üblich Lümmeltüten nannte. Solch ein Ding hatte er genau einmal getragen, nämlich beim Besuch eines Bordells in Providence, einer Expedition, die ihn immer noch mit Scham erfüllte. »Aber warum? Willst du denn keine Kinder? Selbstverständlich will ich Kinder, aber nicht bevor ich mir sicher sein kann, meine Eltern nicht anbetteln zu müssen, oder du deine, uns unter die Arme zu greifen. Meinem Vater würde das sehr gefallen, und er würde Bedingungen daran knüpfen. Fesseln, die dich von dem wegziehen, was du wirklich willst, das kann ich nicht zulassen. Ich werde es nicht zulassen.« Sie warf ihm kurz einen Seitenblick zu, um seinen Gefühlshaushalt abzuschätzen, und schaute dann wieder auf die verschränkten Hände hinab. »Es gibt auch ein Ding für Frauen, das heißt Diaphragma, aber wenn ich Dr. Grayson danach frage, erzählt er es nur meinen Eltern.« »Als Arzt untersteht er der Schweigepflicht«, sagte Phil. »Er würde es trotzdem tun.« »Also, Überzüge. Einverstanden?« Er überlegte, sie zu fragen, woher sie über solche Dinge überhaupt Bescheid wisse, entschied aber, es nicht so genau wissen zu wollen. Manche Fragen blieben am besten unbeantwortet. »Einverstanden.« Endlich sah sie ihn an. »Und du musst sie in Portland oder Freiburg oder North Conway besorgen, weit weg von Curry. Die Leute reden nun mal.« Phil brach in Gelächter aus. »Du bist ganz schön durchtrieben.« »Wenn's sein muss, bin ich's«, gab sie zurück. Sein Geschäft florierte, und mehrmals sprachen er und Sally darüber, die Überzüge wegzuschmeißen, doch in jenen ersten Jahren leistete Phil das Arbeitspensum eines Farmers und rackerte von früh bis spät, oft vor Gericht, oft unterwegs, und die Vorstellung, all dem ein Kind hinzuzufügen, wirkte eher wie eine Bürde denn ein Segen. Dann kam also der 7. Dezember. »Ich werde mich melden«, erklärte er Sally Ann am Abend. Sie hatten den ganzen Tag über Radio gehört. »Du könntest dich zurückstellen lassen, du bist fast 30.« »Ich will mich nicht zurückstellen lassen.« »Nein«, sagte sie und nahm seine Hand, »natürlich willst du das nicht. Würdest du es wollen, würde ich dich weniger lieben. Diese dreckigen, hinterhältigen Japsen. Außerdem...« »Außerdem was?« Ihre Antwort machte ihm bewusst, ähnlich wie die Sache mit der Besorgung von Präservativen weit weg von Curry, wie sehr sie doch das Kind ihres Vaters war. »Außerdem würde das einen schlechten Eindruck machen. Das Geschäft würde darunter leiden. Man würde dich vielleicht einen Feigling nennen. Komm einfach nur gesund zurück, Phil. Versprich mir das.« Phil erinnerte sich daran, was ihm der Antwortmann an jenem Tag im Oktober unter dem roten Schirm gesagt hatte: nicht umgekommen, nicht verletzt. Er hatte keinerlei Anlass, dem Glauben zu schenken, nicht all die Jahre später. Und doch tat er es. »Ich verspreche es dir, ganz fest.« Sie schlang die Arme um seinen Hals. »Dann komm ins Bett. Und vergiss den verdammten Gummi, ich will dich in mir spüren.« 9 Wochen später saß Phil als Rekrut in einer Wellblechhütte der Ausbildungseinrichtung Paris Island. Er schwitzte und jeder Muskel schmerzte. Er las einen Brief von Sally Ann. Sie war schwanger.